centum nonaginta quinque. Optare. Optare. Wünschen. Cupre. Cupio. Cupivi. Cupitum. Wünschen, begehren. Cupidus, Cupida, Cupidum. Begierig. Steht mit Genitiv. Gloriae Cupidus. Ruhmsüchtig. Ruhmsüchtig. Cupido, Cupidinis. Feminin, die Begierde, die Sucht. Cupiditas, Cupiditatis. Feminin. Die Begierde, die Leidenschaft. Cupiditas, Cupiditatis. Concupiscere, concupisco, concupiscivi, concupiscitum. Begehren, beanspruchen. Vergleiche auch Concubine. Concupiscere, concupisco, concupiscivi, concupiscitum. Desiderare. Sich sehnen, begehren nach Unerreichbarem, to desire. Captare, eifrig trachten nach. To catch. Avidus, avida, avidum, auch mit Genitiv. Gierig, begierig. Avarus, avara, avarum, avarum, fucking hell. Avarus, avara, avarum. Geizig, geldgierig. Avaritia, Avaritia, die Habsucht, der Geiz. Avarice. Libido, Libidinis. Feminin. Die Begierde, die Leidenschaft. Die Lust. Lacessere, lacesso, lacessivi, lacessitum. Reizen, den Wunsch erregen. Alicere, alicio, alexi, alectum. Anlocken, verlocken. Ebenfalls illicere, Ilicia. Ilexi. Ilectum. Ilicere. Elicio. Eliqui. Elicitum. Entlocken. Hervorlocken. To elicit.